Mittlere Sammlung. Chula Dharma Samadana Sutta, die kleinere Lehrrede von der Lebensführung. Das habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Safati, im Siegerwalde, im Garten Anathapindikos. Dort nun wandte sich der Erhabene an die Mönche, ihr Mönche. Minus Erlauchter. Minus antworteten da jene Mönche dem Erhabenen aufmerksam. Der Erhabene sprach also: Vier Arten der Lebensführung gibt es, ihr Mönche, welche vier? Die Lebensführung, die gegenwärtiges Wohl und künftiges Wehe bringt, die Lebensführung, die gegenwärtiges Wehe sowie künftiges Wehe bringt, die Lebensführung, die gegenwärtiges Wehe und künftiges Wohl bringt, und die Lebensführung, die gegenwärtiges Wohl sowie künftiges Wohl bringt. Was ist das aber, ihr Mönche, für eine Lebensführung, die gegenwärtiges Wohl und künftiges Wehe bringt? Manche Asketen und Brahmanen, ihr Mönche, sagen und lehren, wir finden kein Arg an der Lust, sie lassen der Lust freien Lauf, pflegen Umgang mit lockigen Nonnen und sagen, warum haben doch jene lieben Asketen und Brahmanen aus Vorsicht vor kommender Schrecknisverleugnung der Lust gepredigt, Überwindung der Lust gelehrt? Süß ist die Umarmung mit dieser jungen, geschmeidigen, flaumigen Nonne. Apostroph, so reden sie und lassen die Lust gewähren. Haben sie die Lust gewähren lassen, so gelangen sie bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, abwärts, auf schlechte Fährte, in Verderben und Unheil, und empfinden schmerzliche, brennende, stechende Gefühle. Dann sagen sie, dieses Schreckliche da haben jene lieben Asketen und Brahmanen vorausgesehen und Verleugnung der Lust gepredigt, Überwindung der Lust gelehrt, denn Lust ist der Grund, Lust ist die Ursache, dass wir jetzt schmerzliche, brennende, stechende Gefühle empfinden. Apostroph. Gleich wie etwa, ihr Mönche, wenn gegen Ende des Sommers ein kriechendes Schlinggewächs Frucht trüge, und es fiel ein Samenkorn an die Wurzel eines Prachtbaumes. Da würde, ihr Mönche, die Gottheit, die in dem Baume lebt, erschreckt und bestürzt, in Aufregung geraten. Aber nun kämen, ihr Mönche, Freunde und Verwandte der Gottheit herbei, die Haingottheiten, die Waldgottheiten, die Baumgottheiten, alle die Götter, die Kräuter, Gräser und Wipfel beleben, versammelten sich und sprächen tröstend im Chore, fürchte dich nicht, Liebe. Fürchte dich nicht, Liebe. Ganz sicher wird ja dieses Samenkorn von einem Fasan verschlungen oder von einem Reh zerkaut oder bei einem Forstbrand vernichtet oder von Waldarbeitern aufgelesen oder von Termiten fortgeschleppt werden, oder es wird überhaupt nicht keimen. Apostroph, doch dieses Samenkorn, ihr Mönche, würde weder von einem Fasan verschlungen noch von einem Reh zerkaut noch bei einem Forstbrand vernichtet noch von Waldarbeitern aufgelesen noch von Termiten fortgeschleppt werden, sondern würde keimen. Während der Regenzeit wende es sich empor, wüchse sich völlig aus, wäre Liane geworden, jung, geschmeidig, flaumig, rankentreibend, und süchtig umklammerte diese den Prachtbaum. Da wären nun, ihr Mönche, der Gottheit, die in diesem Baume lebt, also zumute, warum haben doch meine lieben Freunde und Verwandten, die Haingottheiten, die Waldgottheiten, die Baumgottheiten, die Götter der Kräuter, Gräser und Wipfel kommende Schrecknis vom Samenkorne befürchtet und insgesamt also mir zugesprochen, fürchte dich nicht, Liebe. Fürchte dich nicht, Liebe. Ganz sicher wird ja dieses Samenkorn von einem Fasan verschlungen oder von einem Reh zerkaut oder bei einem Forstbrand vernichtet oder von Waldarbeitern aufgelesen oder von Termiten fortgeschleppt werden, oder es wird überhaupt nicht keimen, süß ist es ja, von dieser jungen, geschmeidigen, flaumigen Liane umrankt zu werden. Apostroph, und sie schlängelte sich um den Prachtbaum herum geschlängelt, verzweigte sie sich oben, oben verzweigt wirkte sie einen Rankenschleier herab, und mit diesem Rankenschleier erstickte sie dann die mächtigen, mächtigen Stämme des Prachtbaumes. Da wären nun, ihr Mönche, der Gottheit, die in diesem Baume lebt, also zumute, das ist das Schreckliche, dass meine lieben Freunde und Verwandten, die Hartheiten, die Waldgottheiten, die Baumgottheiten, die Götter der Kräuter, Gräser und Wipfel vorausgesehen haben, Und deshalb haben sie mich alle zusammen trösten wollen, denn jenes Samenkorn ist die Ursache, dass ich schmerzliche, brennende, stechende Gefühle empfinde. Apostroph. Ebenso nun auch, ihr Mönche, sagen und lehren da manche Asketen und Brahmanen, wir finden kein Arg an der Lust. Apostroph. Sie lassen der Lust freien Lauf, pflegen Umgang mit lockigen Nonnen und sagen, warum haben doch jene lieben Asketen und Brahmanen aus Vorsicht vor kommender Schrecknis Verleugnung der Lust gepredigt, Überwindung der Lust gelehrt? Süß ist die Umarmung mit dieser jungen, geschmeidigen, flaumigen Nonne. Apostroph. So reden sie und lassen die Lust gewähren. Haben sie die Lust gewähren lassen, so gelangen sie bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, abwärts, auf schlechte Fährte, in Verderben und Unheil, und empfinden schmerzliche, brennende, stechende Gefühle. Dann sagen sie, dieses Schreckliche da haben jene lieben Asketen und Brahmanen vorausgesehen und Verleugnung der Lust gepredigt, Überwindung der Lust gelehrt, denn Lust ist der Grund, Lust ist die Ursache, dass wir jetzt schmerzliche, brennende, stechende Gefühle empfinden. Apostroph. Das nennt man, ihr Mönche, eine Lebensführung, die gegenwärtiges Wohl und zukünftiges Wehe einbringt. Was ist das aber, ihr Mönche, für eine Lebensführung, die gegenwärtiges Wehe sowie künftiges Wehe bringt? Da ist einer, ihr Mönche, ein Unbekleideter, ein Ungebundener, ein Handverkürzter Eins, kein Ankömmling, kein Abwärtling. Gestattet keine Darrechung, keine Vergünstigung, keine Einladung, spät beim Empfangen des Almosens nicht nach dem Topfe, nicht nach der Schüssel, nicht über die Schwelle, nicht über das Gitter, nicht in den Kessel hinein, nimmt nicht von zu zweit Speisenden an, nicht von einer Schwangeren, nicht von einer Säugenden, nicht von einer, die vom Manne kommt, nicht von Beschmutzten, nicht wo ein Hund dabei steht, nicht wo Fliegen hin und her schwärmen, isst keinen Fisch, kein Fleisch, trinkt keinen Wein, kein gebranntes Wasser, keinen gegorenen Haferschleim. Er geht zu einem Hause und begnügt sich mit einer Handvoll Almosenspeise, geht zu zwei Häusern und begnügt sich mit zwei Handvoll Almosenspeise, geht zu sieben Häusern und begnügt sich mit sieben Handvoll Almosenspeise. Er fristet sein Leben durch die Mildtätigkeit von nur einer Spenderin, von nur zwei Spenderinnen, von nur sieben Spenderinnen. Er nimmt nur jeden ersten Tag Nahrung ein, nur jeden zweiten Tag, nur jeden siebenten Tag. Solcher Art wechselnd beobachtet er streng diese bis auf einen halben Monat ausgedehnte Fastenübung. Oder er lebt von Kräutern und Pilzen, von wildem Reis und Korn, von Samen und Kernen, von Pflanzenmilch und Baumharz, von Gräsern, von Kuhmist, fristet sich von Wurzeln und Früchten des Waldes, lebt von abgefallenen Früchten. Auch trägt er das Hänfener Hemd, trägt das Herrener Hemd, trägt einen Rock, gepflegt aus den im Leichenhof und auf der Straße gefundenen Fetzen, hüllt sich in Lumpen, in Felle, in Häute, gürtet sich mit Flechten aus Gras, mit Flechten aus Rinde, mit Flechten aus Laub, birgt die Blöße unter pelzigem Schurze, unter borstigem Schurze, unter einem Eulenflügel. Und er rauft sich Haupt- und Barthaar aus, die Regel der Haar- und Bartausraufer befolgend, ist ein stetig Stier, verwirft Sitz und Lager, ist ein Fersensitzer, übt die Zucht der Fersensitzer, ist dornenseitiger und legt sich zur Seite auf ein Dornenlager, steigt allabendlich zum dritten Mal herab ins Büßerbad. So übt er sich gar vielfach in des Körpers inbrünstiger Schmerzensaskese. Der gelangt bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, abwärts, auf schlechte Fährte, in Verderben und Unheil. Das nennt man, ihr Mönche, eine Lebensführung, die gegenwärtiges Wehe sowie künftiges Wehe bringt. Was ist das aber, ihr Mönche, für eine Lebensführung, die gegenwärtiges Wehe und künftiges Wohl bringt? Da ist einer, ihr Mönche, von Natur aus heftigem Begehren geneigt, und das Begehren lässt ihn oft Schmerz und Qual empfinden, ist von Natur aus heftigem Hasse geneigt, und der Hass lässt ihn oft Schmerz und Qual empfinden, ist von Natur aus heftigem Wahne geneigt, und der Wahn lässt ihn oft Schmerz und Qual empfinden. Und nur mit Schmerzen, nur mit Qualen, nur unter bitteren Tränen kann er das lautere, reine Leben der Heiligkeit führen. Der gelangt bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige Welt. Das nennt man, ihr Mönche, eine Lebensführung, die gegenwärtiges Wehe und künftiges Wohl bringt. Und was für eine Lebensführung ist es, ihr Mönche, die gegenwärtiges Wohl sowie künftiges Wohl bringt? Da ist einer, ihr Mönche, von Natur aus heftigem Begehren nicht geneigt, und das Begehren lässt ihn selten Schmerz und Qual empfinden, ist von Natur aus heftigem Hassen nicht geneigt, und der Hass lässt ihn selten Schmerz und Qual empfinden, ist von Natur aus heftigem Wahne nicht geneigt, und der Wahn lässt ihn selten Schmerz und Qual empfinden. Gar fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen, walte in sinnend gedenkender Ruhe geborener seliger Heiterkeit, in der Weihe der ersten Schauung. Nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens erwirkt er die innere Meeresstille, die Einheit des Gemütes, die von Sinnen, von Gedenken freie, in der Einigung geborene selige Heiterkeit, die Weihe der zweiten Schauung. In heiterer Ruhe verweilt er gleichmütig, einsichtig, klar bewusst, ein Glück empfindet er im Körper, von dem die Heiligen sagen, der gleichmütig Einsichtige lebt beglückt, so erwirkt er die Weihe der dritten Schauung. Nach Verwerfung der Freuden und Leiden, nach Vernichtung des einstigten Frohsinns und Trübsinns erwirkt er die Weihe der leidlosen, freudlosen, gleichmütig einsichtigen vollkommenen Reine, die vierte Schauung. Der gelangt bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige Welt. Das nennt man, ihr Mönche, eine Lebensführung, die gegenwärtiges Wohl sowie künftiges Wohl bringt. Das sind, ihr Mönche, die vier Arten der Lebensführung. Also sprach der Erhabene. Zufrieden freuten sich jene Mönche über das Wort des Erhabenen.